hab einen Traum und halte drin fest. Wenn's unsere Zeit gibt, dann ist sie das jetzt. Ich will nicht mehr warten, ich will was riskieren. Mit dir, du für mich, ich für dich, bis ans Ende unserer Tage. Du für mich, ich für dich, weil wir uns immer wieder sagen. Wer sagt, es ist falsch, auf sein Glück zu vertrauen? Wer sagt, man kann nicht nur auf Hoffnungen bauen? Wer sagt, was gut und was richtig ist? Wer sagt das? Wer sagt das? Wir sind hier, wir sind wir. Das ist alles, was jetzt zählt. Wir sind hier, wir sind wir. Für uns ist es nicht zu spät. Wir zwei wollten niemals den sicheren Weg. Sag, spürst du genauso, wie viel da noch geht? Ich will keine Zweifel, ich will es riskieren. Mit dir, du für mich, ich für dich, bis ans Ende unserer Tage. Du für mich, ich für dich, weil wir uns immer wieder sagen. Wer sagt, es ist falsch, auf sein Glück zu vertrauen? Wer sagt, man kann nicht nur auf Hoffnungen bauen? Wer sagt, was gut und was richtig ist? Wer sagt das? Wer sagt das? Wir sind hier, wir sind wir. Das ist alles, was jetzt zählt. Wir sind hier, wir sind wir. Für uns ist es nicht zu spät. Man muss daran glauben, um sich nicht zu verlieren. Ohne doppelten Boden auch mal alles riskieren. Will am Ende des Tages sagen, wir haben's wenigstens probiert.